5. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Seckau, 5. Dezember. Von Hermann Bahr. Auf dem Wege von Knittelfeld hat man das Kloster plötzlich unversehens hoch oben in der Ferne vor sich. Fest und breit, ganz still, geheimnisvoll. Wirklich, wie der Knabe sich Montsalvat gedacht hat. Und nun kann man den Blick nicht mehr davon wenden. In der Welt soll irgendwo Krieg sein. Unglaublich. Ja, man hört ihn hier sogar zuweilen. Ein dumpfes Geräusch von der Kärntner Front her. Aber hier ist eine andere Welt. Es gibt noch eine andere Welt. Und die vermeintliche, die sich für die wirkliche hält, wird hier nur allenfalls wie ein wunderlich dumpfes Ohrensausen vernommen. Ich muß den ganzen Tag immer wieder an ein Wort Hebbels denken. Es gäbe ein einziges Mittel zum wahren Glück, nämlich alles Unwesentliche von selbst wegzuwerfen, bevor das Schicksal es noch fordern kann. Das Wesentliche dann aber zu verteidigen wie das Leben selbst. Aber freilich gehörte dazu, dass man erst Wesen vom Unwesen unterscheiden lernt. Und gerade zum Gegenteil werden wir doch erzogen. Unsere ganze Bildung besteht darin, Wesen mit Unwesen in einen Knopf zu drehen, den niemand mehr aufbringt. Dann aber wundern wir uns, zu verdursten nach Leben. Hier fließen die lebendigen Brunnen, und die verdurstenden Menschen wissen es nicht. Ich fand den alten Spruch bestätigt, dass der Mönch im Gaste, wer es auch immer sei, Christus ehrt. Ende von Seckau, 5. Dezember. Aufgenommen von Sonja.